Good morning, good morning, good morning. Our wonderful listeners spread all over the world. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen an unsere wunderbaren Zuhörer auf der ganzen Welt. The light of God's love shined within us, John says in verse 9. Das Licht der Liebe Gottes leuchtete in uns, sagt Johannes in Vers 9. When he sent his matchless son into the world so that we might live through him. Als er seinen unvergleichlichen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben mögen. Do you remember what I've already told you? Erinnerst du dich daran, was ich dir bereits gesagt habe? That really you don't need ever any other evidence that God loves you because he's already given you Jesus. Dass du nie einen anderen Beweis dafür brauchst, dass Gott dich liebt, weil er dir bereits Jesus gegeben hat. I heard that a little 5-year-old girl in China prayed this. Ich habe gehört, dass ein kleines 5-jähriges Mädchen in China folgendes gebetet hat. God, if you never do anything for me or give me anything, that's okay because you've already given me Jesus. Gott, wenn du nie etwas für mich tust oder mir etwas gibst, ist das in Ordnung, weil du mir bereits Jesus gegeben hast. My goodness, how can we learn from this little girl? Meine Güte, wie viel können wir von diesem kleinen Mädchen lernen? How many Christians all over the world, they keep wanting one more evidence of God's love. Wie viele Christen auf der ganzen Welt wollen immer noch einen weiteren Beweis für Gottes Liebe? But look what the Bible makes very clear. Schau, was die Bibel sehr deutlich sagt. God's love was shined in us, within us. Gottes Liebe leuchtete in uns. When Jesus came into this world so that he would give us life. Als Jesus in diese Welt kam, damit er uns Leben gibt. If you really think what Jesus had to do so that you can have this incredible life. Wenn du wirklich darüber nachdenkst, was Jesus für dich tun musste, damit du dieses unfassbare Leben haben kannst. I don't think you will ever be able to doubt again that God loves you very deeply. Dann denke ich, wirst du nie wieder daran zweifeln, dass Gott dich zutiefst liebt. I think sometimes we just need to contemplate much more on what it costs Jesus. Ich denke, manchmal müssen wir einfach viel mehr darüber nachdenken und meditieren, was es Jesus gekostet hat. Grace is for free, but grace costs Jesus everything. Gnade ist kostenlos, aber Gnade hat Jesus alles gekostet. Sometimes when people talk about, you know, grace is the free gift, I think, yeah, it's free for you, but it was very expensive for Jesus to give it to you. Wenn Menschen manchmal davon sprechen, dass Gnade ein kostenloses Geschenk ist, denke ich, ja, für dich ist es kostenlos, aber für Jesus war es sehr teuer, sie dir zu geben. The Bible tells us here that we all, every single Christian has had a manifestation of God's love. Die Bibel sagt uns hier, dass wir alle, jeder einzelne Christ, eine Manifestation der Liebe Gottes erfahren haben. The manifestation was Jesus already did everything for you. Die Manifestation war, dass Jesus bereits alles für dich getan hat. Think. Denk mal nach. Without Jesus, you could never have abundant life. Ohne Jesus könntest du niemals ein Leben in Fülle haben. Without Jesus, you would have to overcome the world by yourself. Ohne Jesus müsstest du die Welt aus eigener Kraft überwinden. Many Christians only think about what Jesus did for us after the life on earth. Viele Christen denken nur darüber nach, was Jesus für sie getan hat, nachdem wir dieses Leben auf der Erde hinter uns gelassen haben. But have you ever thought about what we have in this life because of Jesus? Aber hast du jemals darüber nachgedacht, was wir schon jetzt in diesem Leben dank Jesus haben? Remember, John says that the love has been shined upon us or manifest to us or made visible to us. Denk daran, Johannes sagt, dass die Liebe in uns erstrahlte, sich manifestierte oder für uns sichtbar geworden ist. Look what he says. When he sent his only begotten son into this world. Und er fügt hinzu, als Gott seinen eingeborenen Sohn in diese Welt sandte. Do you know what that means? Weißt du, was das heißt? That means that Jesus who lived in heaven forever with God. Jesus, der ewig mit dem Vater im Himmel lebte, had to limit himself to a physical body and live for 33 and a half years in this fallen, broken world. Ließ sich auf einen irdischen Leib beschränken, um 33,5 Jahre in dieser gefallenen, zerbrochenen Welt zu leben. If that is not an incredible proof of God's love, wenn das kein unfassbarer Beweis für Gottes Liebe ist. Imagine that you are the son of a king of a huge empire. Stell dir vor, du bist der Sohn des Königs eines riesigen Reiches. You live in the palace. You have nothing to worry about ever. Du lebst in einem Palast und musst dir nie um etwas Sorgen machen. And then there's a community of homeless people. Und da gibt es eine Gemeinschaft von Obdachlosen. They are homeless, they are lepers. Sie sind obdachlos, sie sind Aussätzige. They have infectious disease. Sie haben ansteckende Krankheiten. And on top of that, they are very messed up and angry people. Darüber hinaus sind sie sehr verwahrlost und zornig. And then the father says to you, dann sagt der Vater zu dir, I would like you to go to live there among them for 33 and a half years because I love these people. Ich möchte, dass du 33,5 Jahre lang unter ihnen lebst, weil ich diese Menschen liebe. Is there any possibility to show a greater love than that? Gibt es eine bessere Möglichkeit, Liebe zu zeigen? And here's what John says, that the love has been manifest, revealed to us, when he came into the world. Genau das sagt Johannes. Die Liebe hat sich uns gezeigt. Sie wurde uns offenbart, als er in die Welt kam. Think how many applications this has. Denk an die Auswirkungen, die dies zur Folge hat. I sometimes find it a challenge and not easy to live in this fallen, broken, selfish world. Manchmal finde ich es schwierig und nicht einfach, in dieser gefallenen, zerbrochenen, selbstsüchtigen Welt zu leben. And I'm not the perfect son of God as Jesus was, lived for with God for eternity forever. Und ich bin nicht der perfekte Sohn Gottes, wie es Jesus war, der für immer mit dem Vater in der Ewigkeit lebte. And Jesus was willing to do that. Doch Jesus war bereit, dies zu tun. But think what other implications this has for you. Doch denk darüber nach, welche weiteren Auswirkungen dies für dich hat. It specifically says that God sent him into this world. Es heißt ausdrücklich, dass Gott ihn in diese Welt gesandt hat. Do you know what the Bible says? Weißt du, was die Bibel noch sagt? That Jesus became poor so that you can become rich. Jesus wurde arm, damit du reich werden kannst. Jesus never accessed all of the wealth of heaven for 33 and a half years living on earth. Jesus hat während seiner 33,5 Jahre auf der Erde nie auf den ganzen Reichtum des Himmels zugegriffen. Did you know that Jesus was homeless? Hast du gewusst, dass Jesus obdachlos war? Do you remember that the Bible tells us this story in the Gospels? Erinnere dich an die Geschichte, die uns die Bibel in den Evangelien erzählt. The guy wants to follow Jesus. Ein Mann will Jesus nachfolgen. And Jesus says, look, foxes have their holes. Birds have the nest. I don't have a place. Und Jesus sagt, Füchse haben Höhlen und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. That's another implication of Jesus coming into this world. Das ist eine weitere Folge davon, dass Jesus in diese Welt gekommen ist. So Jesus became homeless and poor physically, materially, so that you never have to worry about your provision again. Jesus wurde obdachlos und physisch und materiell arm, damit du dir nie wieder Sorgen um deine Versorgung machen musst. And that's what the Bible says. This is how God's deep love for us was revealed. Genau das bedeutet es, wenn die Bibel sagt, dass sich auf diese Weise die tiefe Liebe Gottes zu uns offenbart hat. I like this subject so much, I'm going to talk a little bit more about it tomorrow. Dieses Thema gefällt mir so gut, dass ich morgen noch ein wenig mehr darüber sprechen werde. I will see you tomorrow. Bis morgen.